vor der ignoriert und seine Träume kalt sabotiert. Streben oder boykottiert, seine Hoffnung streng rationiert. Seine klare Mauer muss er jetzt bezahlen. Keiner fragte nach seinen Qualen. Jeder Stein mit Hass gemeißelt, in verlorenen Sumpf gegeißelt. Am Ende des Weges stehen, allen rechten Mut darauf zu tun. Es war nur ein Schimmer, doch bald alle erscheint nach trostlosen Jahren Wahnsinn. In seinem Sein. Keine Wermutstropfen mehr trinken, nicht mehr im Selbstmitleid versinken. Vorbei die Zeit der Schattenboxerei, nie mehr diese endlose Stunde schrei. Nun kann ich keiner mehr halten, werden Zwänge und Grenzen gespalten. Nach Jahren der Entbehrung, nach Jahren der Verzehrung. Ach nun, Seele heilig, am Ende des Weges stehen, allen Licht den Mut darauf zu tun. Es war nur ein Schimmer, doch bald ein heller Schein nach trostlosen Jahren. Wahnsinn in seinem Sein. In seinem